Nancy Hühn saß an Tisch 13 im altehrwürdigen Ständehaus, dem einstigen Landtag von Nordrhein-Westfalen. Die 22-jährige Jurastudentin, in Hamburg geboren, war extra nach Düsseldorf gekommen, um bei einer Ehrung für Menschen dabei zu sein, die ihr Leben verändert haben. Mein Vater wurde von der Kapanomur aus dem Wasser gezogen. Im Jahr 1979 war das. Ich bin einfach dankbar, weil ohne die Familie Neudeck, besonders ohne Rupert und Christel Neudeck, wäre ich gar nicht hier, weil mein Vater gar nicht hier angekommen wäre. Nancy Hühn wäre vielleicht nie geboren worden. Doch so saß die zierliche Frau nun im Publikum und hörte, wie NRWs Ministerpräsidentin Hannelore Kraft das Ehepaar Neudeck mit der höchsten Auszeichnung des Landes ehrte. Sie haben die Welt verbessert, indem sie Menschen gerettet, Not gelindert und Hoffnung geschenkt haben. Sie sind große Vorbilder der Menschlichkeit und darum wollen wir sie heute mit dem Staatspreis ehren. Ihr Leben für andere Leben. Nach dieser Maxime handelten die Neudecks ab 1979 für die sogenannten Boat People und später an unzähligen Orten in dieser Welt. Hilfe für Flüchtlinge. Auch deswegen war es eine Auszeichnung, die in die Zeit passte. Und Preisträgerin Christel Neudeck nutzte ihre Danksagung daher auch für offene und klare Worte in der Debatte rund um die aktuelle Flüchtlingssituation. Wenn wir uns nicht von jedem Depp sagen lassen, was wir zu tun haben, dann leben wir zufriedener. Das ist unsere Erfahrung. Aber es gilt auch: Klugheit hilft nicht immer. Denn die ganz Klugen finden viel eher Gründe, warum man etwas nicht tun sollte. Warum es aussichtslos ist. Warum es doch sowieso nur ein Tropfen auf den heißen Stein ist. Man sollte viel lieber nichts tun. Dann bekommt man keine Schrammen, dann passiert einem auch nichts. Für das Ehepaar Neudeck war dies aber keine Option. Und dafür gab es den NRW-Staatspreis 2016.